mit mir in den Morgen. Tanze mit mir in das Glück. In deinen Armen zu träumen, das wäre für mich das größte Glück. Tanze, dass wir in den Morgen. Komm, tanze mit mir ins Glück. In deinen Armen zu träumen, das wäre für mich das größte Glück. Nur Mädel, komm, träum schon mit mir. Wenn du Lust hast, kannst du auch tanzen. Das wäre mir eine Freude.